Genau so muss man sich eine vermasselte Abschiedstour vorstellen. Das, was Obama auf seiner letzten Reise als Präsident der USA widerfuhr, hat durchaus Anspruch, in die Rubrik Pleiten, Pech und Pannen aufgenommen zu werden. Wäre es denn lustig? Ist es aber nicht. Im Gegenteil. Diese Tour zu zwei Gipfelveranstaltungen, G20 in China und das gerade zu Ende gegangene ASEAN-Treffen in Laos, war eine der schmerzlichen Erkenntnisse, Enttäuschungen, zerschlagenen Illusionen. Die USA, von Obama einst als pazifische Nation definiert, mit besonderer politischer Ausrichtung auf Asien, dieses Amerika musste in Gestalt seines Präsidenten genau dort erfahren, dass es weiter denn je von Asien, speziell von Südostasien, entfernt ist. Das ist bitter für eine Weltmacht, der so ein großes Stück dieser Welt verloren zu gehen droht. Macht ist auch Einfluss, bedeutet Mitgestaltung. Hier musste Obama feststellen, dass sich Asien längst im Prozess einer Umorientierung, einer strategischen und politischen Neujustierung befindet, mit China quasi als Regisseur, Produzent und Drehbuchautor. Peking schafft Fakten à la Putin, meldet einfach seinen Anspruch auf 80% des südchinesischen Meeres an, ignoriert das Urteil des Internationalen Schiedsgerichts, rüstet kleine Inseln zu Flughäfen um, lässt Proteste von Vietnam und den Philippinen ins Leere laufen. Stattdessen veranstaltet es Seemanöver im Golf von Tonkin unter kritischer Beobachtung amerikanischer Kriegsschiffe. Machtdemonstration made in China, zu der auch die Behauptung gehört, sich immer an die Regeln zu halten, aber nur solange es die eigenen sind. So präsentiert sich neue Stärke als aufstrebende Weltmacht. Was Peking nützt, muss akzeptiert werden, wenn nicht, dann eben doch. Es war nicht verwunderlich, dass bei Obamas Ankunft in China weder ein roter Teppich noch eine passende Gangway zur Air Force One auffindbar waren. Also betrat Amerikas Präsident Chinas Boden durch den Hinterausgang. Von Solidarität der 10 ASEAN-Länder untereinander, von einer gemeinsamen Strategie gegen den wachsenden Einfluss Chinas und der so zwangsläufigen totalen Abhängigkeit ist nicht mehr viel. Was vor rund 50 Jahren als Südostasiatischer Bund à la EWG gegründet wurde, ist praktisch perdu. Von ASEAN ist gerade noch der Name geblieben, einstige Ansprüche und Ziele verweht. Eine Allianz der Brüchigkeit. Und was wurde nun in Laos mit China vereinbart? Ein Informationsaustausch mit Peking über eine friedliche Lösung des Gebietsgezerres. Welch grandioser Einfall. Und die USA? Wie sehen Sie Ihre Rolle hierbei? Auch Sie wollen eine friedliche Lösung des Konfliktes. Ja, was denn sonst? Beide sogenannten Gipfelbeschlüsse hätte man auch per Telefon arrangieren können. Amerikas Machtdämmerung in Asien wird sich noch beschleunigen, wenn es Obama nicht schafft, das lang geplante pazifische Freihandelsabkommen durch den Kongress zu bringen. Das wäre ein weiterer Schub für Chinas Hegemonieanspruch in Asien. Im selben Ausmaß wie amerikanischer Einfluss und Macht in der pazifischen Region sinken, steigt der Chinas. Den USA droht die Zuschauerrolle mit geballten Fäusten in den Hosentaschen, fordernd, mahnend, mehr aber nicht. Jede andere schärfere Reaktion wäre Krieg. Doch ein Trost sei Obama noch gewiss. Sollte er bei seiner Abschiedstour in Deutschland landen, wird es passende Treppen und rote Teppiche geben. Dafür reicht es immer. Da wird nichts vermasselt.